das ist der Opa, wo immer bei mich kommt. Ja. Verstehst du schon mal gesehen, mit Auto, Opa? Ach so. Ja, ja, oben wurde er. Dort, der mir passiert ist, die Saulo oben sagt, komm. Pein! Hin an den Tisch. Ja. Und da hat ein anderer bei sich gehabt. Ja. Da hat der das gepummelt. Da sagt der Edi, der Lobo das gemacht hat, hat er Riemen so lang. So ein Ding. So. Ne, gibt's doch auch nicht. So Riemen, sagt der Opa noch. Ja. Edi, was ist? Der Tod, der hat gar keinen Hinterkopf. Da hat ich gesagt, woher kann ich noch nicht rennen? Da muss die Sau noch zu dem Opa noch sagen, wenn der Leben hat jetzt, da hört Tim Staud und rein. Oh, hätte den alten Opa. Der Opa war schon 87 Jahre alt. Oh, hat er gemacht, abgehauen? Ja, der sagt, ob sagt er zu mir, Edi, das sind Eichfurt. Haben die oben den Tisch gemaust, während der in der seiner Gegenwart? Auf der Bank hat er gesetzt, oh, ja. Und der Lord kennt mich im Lohn und lehrt so über den Tisch. Die Opa, der Boy, hat ja jeden Tag Rede gesetzt. Ja, ja. Ja, war denen ist scheißegal. Ich hab von hinten gemacht. Und da sag ich, Mensch, hab ich zu dem Lohn gesagt, wo steckst du denn da Lohn hin? Ja. Mir sagt der Opa, Lehrerin, wenn der Lohn, und dann muss das Beifer zu ihm gesagt haben, Opa, wenn der Lohn hat nicht stimmt. Wenn der Lob hat, die ist doch im Stau und rein. Und da hat der Opa Angst gekriegt. Ja. Und ist der Opa da wohl noch im hellen Jahr. Boah, live vorbeigehen. Sehr wahrscheinlich. Das hat er mir laufen gemacht. Hat er länger gedenkt, feste weg. Ja. Und der Heinzler hat dann auch gemacht. Da strich er vorne. Wenn ich abends. Ja. Gerufen. Ja. So. Die Show. Ich auf den Lob ist per Amor. Ja. Und so gerufen. Das ist das Lula hin durch die Fenster rausgesprungen haben. Hast du aber einen Fingertasch da? Ich, ja. Ominös. Im 10 Uhr abends noch. Das ist mit mir ganz bis an der Fischmeier. Ja. Ja, hast du da angefingert? Nicht. Ja, als würde er anders dauert fliegst. Ja, ja. Was hat er da gesagt? Komm, hol mich. 70 Uhr mit 65 Uhr, da kommt er hier nicht mehr hoch. 67 bist du. Ja, weil das hier war ich schon 2 Jahre her. Da hat sich blamiert. Das ja, wo der bei mir da nicht hochkomme. Von so Sau als Geist und Herzschlagkind. Oh, ja. Ja, aber wenn ich schau dann, das ist genau aus, wenn der Opa so ein Low-Weipull von Pferd die Schuhe. Mensch, da in dem Alter klappt nicht mehr. Nicht mehr. Null. Nee, aus. Hast aus. Gar nichts mehr dran. Gar nichts mehr. Der kommt dann noch nicht mal hoch. Kriegst du nicht mehr so Hammer? Nein, nichts mehr. Ich habe gemerkt, das wäre alles nur so Gespräch, das wird nicht stimmen. Nee, nee, Mensch, mit 65 klappt noch nichts mehr. Aus. Hast Pulververschuss? Mit 63, 100%. Hast Pulververschuss? Ja. 63, 100%. Geht ohne nichts mehr. Das gibt doch altleute Kinder noch mal aus mit 80. Quatsch. Quatsch. Hör auf. Mensch, nicht? Oh. Das gibt ja, das ist alles Liederei. Das ist alles Liederei. Bist du da impotent? Da gibt es nicht mehr. Da gibt es nichts mehr. Mit 80, die lassen sich mit der Peitsche so schlehen. Die Alten? Ja, die Alten. Und die Weiber, gibt ja auch Weiber und so. Schlehen lassen. Ja, aber das war doch mal so. Das Loh, der Heinze sagt, so ein Tonnchen gebaut. Die hat alles vom Abfall, alles vom Abfallland. Die hat ja, von dem alles Abfallland. Alles. Die sind spitz, ne? Ja. Die sind spitz, das hat der Heinze wie mir. Das ist doch schon eine ganz andere, genau wie die Araber. Die Araber Weiber. Ja. Oder die Afrikaner noch. Mit denen läuft der neue schon. Lo ist ein Weib. Von Grenzweller hin hervor. Ja. Das hat man gesagt, das soll doch Schwarzen. Ja. Ja. Und kennt sie auch, wo man bei mir See herkommt. Da kommt immer so viel. Ja. Da hat die gesagt, da hat das ein Schwarzen. Ihr Freundin, die war 56 Jahre. Und sie ist 73. Und da sagt sie, ist immer noch so fickend. Und da sagt sie, die ist ins Gefängnis eine Suche gegangen. Ja. Erschwachsen, wo Knast hat. Ja. Da ist sie jede Suche gegangen, vor dem Gefängnis drin, vor die Stor pumpen zu lassen. Vor einem Schwarzen. Und er lädt die im Hochhaus, in dem gelben Hochhaus. Ja. Da ist ein Weib, das ist lang mit dem Schwarzen gegangen. Aber nur von den Bumsen. Da hat die Alten mir gesagt, die hat so Riemen. Und das Loh, wie das der Schwarze an der Flur um dich gepummelt hat, ja, muss der auch so eine gehabt haben. Die Schwarzen, die wären stark am Schlag, die Ausländer. Die Schwarzen, die haben solche Wuchtbrummer. Ja. Wuchtbrummer. Ja. Gift auch da mal eine Gegner, der Schwanz mit einem Knie gehabt. Ja. Stell dir einfach vor, aber die können nicht ficken, Eddie. Die können nicht ficken. Wenn du nur lange Schwanz hast, da fließt die Blut drin. Das ist ein Hammer kriegst. Da hast du sonst kein Blut mehr. Geht nicht. Die können nicht ficken. So hat er noch. Alles toll. Buddy, geh hin rum. Buddy, geh hin rüber, ey. Geh hin rum. Wo ist der Buddy? Läuse. Buddy, geh hin rüber, ey. Geh hin rüber, ey. Geh so rüber. Nee, nee, ja. Diese Spitz, ne? Ja. Mensch, doch, geht's dich Mausen lassen? Im Reitstall, die mit den Titten. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ein Pferd mit dem Auto, da hat so ein Allrad, ein Jeep. Ja. Und ein Pferd schaffen. Ich muss viel arbeiten, sagen. Hat er einen guten Arsch? Oh. Also wenn ich das sage, wenn ein Gesicht mit der Arsch wie ein Simmeldaler oder ein Schwein hinten. Pam, pam. Ein Schwein? Ja. Arsch und Schwein, ja. Also meine Ansicht noch, dann ist das so nackig. Dann ist das nackig? Ja, so vermutlich. So vermutlich. Also, schon war ich schon zwei, dreimal so mit dem Geschwätz, weil ich überfallen bin. Wenn ich nur 60 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich dann noch gebummelt. Und wenn es mir ein 100er gekostet hätte, dann hätte ich dann noch gebummelt. Du hast auch dicke Titel gehabt. Oh, so. So packen wir es. So. Oh, hast du noch... Die muss ich nicht mehr. Ich gebohrt. Die Taler wie Aufwegsteller bei 30. Ja. Und der Freundin 28. Mit groß. Weib, also Französin, kann ich schon sagen. Da kommst du eigentlich daher, bei der Schorfen, und mit viel Weiber in Kontakt. Da. Ja. Am Rüstenhaus ja auch. Ja. Er sind auch immer kommen. Sicher. Ja, nur sollten mit Pferden herkommen. Oh. Der dreht. Der dreht auch bestimmt noch dahin. Ja. Ho. Ja, da läuft es. Bei! Komm her! Schau, hat das hätte... Pass auf, ja. Schauen Sie noch weg. Weil es scheint noch ruhig zu sein. Und dann ist das rübergehen. Nummer 2. Nee, los! Stau! Aber so sau wurden die los. Die Zigeuner. Ja. Ich sehe bei mir, ich habe ja alles verdroppt, ich schon. Milch verkloppt, keine Milch verkloppt, Pferdsmark, immer keine Milch. Hast du auch verdient an denen? Sicher. Und hallo, und Blickler, jetzt kommt er so, wo hilft alles? Da sag ich, hey, hast du einen 100er oder bist du ruhig? Uns haben sie den Hähner geklaut. Ja. Uns haben sie den Hähner geklaut. Hat er noch Hähner? Ja, sicher. Hey, Junge, da. Da. Wenn wir es noch, ne? Hör mal, hallo. Und Alexa, ich hätte dich aber nicht erkannt mit der Brille. Ne? Nee, hast du Rogel? Gell, ja. Hast immer andere Rogel? Immer. Ja, ja. Man muss auch modern sein, Geller. Ja, ich komme dir nächstes Mal erstmal besuchen. Tschüss. Ich will auch mal noch vorbei, ne? Ich komme immer noch vorbei, ne? Ja. Ich habe bei dir geschafft, wie ich Zivildienst gemacht habe. Ah, wo schafft die Leute? Bei der Arbeit der Wohlfahrt. Bitte mal. Oh, scharfe Sei. Du bist ein Saarspitz. Na, das ist auch nicht sauber. Mensch, nee. Mensch, wie viel können das gleich Leute in irgendwo?